17 лет свободы на волнах 91.4 FM Барселона. Контрабанда FM. Не адульт. Не адультер. Niemandsland. Ein Programm nicht nur in deutscher Sprache. Contrabanda FM 91,4. Worum geht es uns denn hier wirklich? Denn es geht nicht um Verkauf und Verrat. Was ihr sagt, irritiert mich und ich hab keine Antwort parat. Lass sie leben, wenn sie leben. Oh, lass sie sterben, wenn sie wollen. Ihr solltet keine Netze weben, in denen wir uns verfangen. Hallo, hier ist wieder Niemandsland bei Contrabanda FM auf 91.4. Es ist wieder Freitag. Es ist Freitag, der 26. Februar 2010. Wir senden wie immer von 16 bis 18 Uhr direkt von hier aus dem Herzen Barcelonas von der Plaza Real. Wir sind ein freies Radio, selbstverwaltet, selbstfinanziert und absolut kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Niemandsland. Bienvenidas und bienvenidos. Es ist Freitag. Falls ihr uns anrufen möchtet, unsere Telefonnummer lautet 93317-7366. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt euch wie immer euer Detlef Jaskatz. Und ebenfalls im Studio. Werner, heute bin ich auch wieder da. Heute ist noch Freitag, ne? Ja, gut, dann bin ich hier richtig. Heute ist Freitag, Niemandslandtag. Wollte eigentlich nur ein Retter sein. Yeah, yeah. Oh, denn wir gehören zusammen wie der Wind und das Meer. Und wenn wir uns trennen, sieht uns der Morgen vielleicht nie mehr. Oh yeah, come on, come on. Once again, Hobby Mariana. Heute hatte ich meine erste Erfahrung in Niemandsland und ich bin sehr froh. Ich hoffe, bald wiederkommen zu können. Por supuesto, en el 91.4 FM, Contrabanda Niemandsland. Xavier Naidoo, alles Gute vor uns, eine Live-Tour. Werner, an einem 26. Februar 1924, da gab es in München einen spektakulären Prozess, dessen Hintergrund ein, sagen wir mal, knapp ein halbes Jahr vorher stattgefunden hat, und zwar 1923, vom 8. und 9. November. Was war das wohl? Ja, Praktischer Geschichtsquiz. Ich zähle bis fünf, dann musst du die Antwort aber aus der Pistole dann geschossen. Dann warte ich bis zur letzten Minute. Also fangen wir an. 1, 2, 3, 4. Halt! Putsch, Hitlerputsch. Ja. Hitlerputsch, genau. Am 26. Februar 1924 begann in München ein spektakulärer Prozess, dessen Ausgang den Verlauf der Geschichte hätte in andere Bahnen lenken können. Die Anklage lautete auf Hochverrat. Adolf Hitler und seine Verbündeten hatten mit ihrem Putsch vom 8. bzw. 9. November 1923 nicht weniger im Sinn, als die amtierende Regierung gewaltsam abzusetzen und selbst die Macht zu ergreifen. Dabei waren immerhin 4 Polizisten getötet worden. Doch die Justiz zeigte sich wie so oft in der Weimarer Republik auf dem rechten Auge blind. Die Mehrheit der Richter waren gute Sympathisanten der Nazis bzw. der Nationalsozialisten. So konnte Hitler die Verhandlungen zu stundenlangen Propagandareden nutzen und sich als vermeintlicher Retter Deutschlands präsentieren. Das Urteil kam einem Freispruch gleich. 5 Jahre Haft, die Mindeststrafe für Hochverrat zu verbüßen in hotelähnlicher Festungshaft. Das gibt's ja auch heute, die Diktatoren und was da so gefangen wurde. Auch hier die Putschisten in Spanien, die sind ja in Hotel, in Feste, ja in Luxushaft. Es wurde Bewährung in Aussicht gestellt und bald sogar auch gewährt. Als wiederholt verurteilter krimineller Ausländer hätte Hitler ausgewiesen werden müssen. Auch das unterblieb. Das heißt, der kriminelle Ausländer Adolf Hitler wurde von der deutschen Justiz, man kann schon sagen, fast mehr als geschont. Der wurde sogar verwöhnt. Ja, der Führer. Ein Anschlag islamistischer Extremisten auf das New Yorker World Trade Center fordert 6 Tote und 300 Verletzte. Das war ebenfalls an einem 26. Februar 1993. Man sieht hier übrigens in YouTube einen Adolf Hitler-Rap. Da sieht man Bilder des Führers, des Gröfats, wie er fuchtelt und gestikuliert. Und ein englischsprachiger Rapper unterlegt das mit seinen witzig gemeinten Texten. Im YouTube zu finden unter Hitler. Was uns im heutigen Niemandsland beschäftigen wird, das sind verschiedene politische und auch kulturelle Sachen. Und zwar mit der Hitlerrede bist du fertig. Das war keine Hitlerrede, das war ein Hitler-Rap von einem Engländer. Von Hitler sieht man nur die Bilder. Hitlerreden haben wir heute schon bei Westerwelle, bei Berlusconi. Ne? Gut. Was hast du an Themen auf dem Plan, Werner? Hast du etwas Interessantes dabei? Bueno, was zur wirtschaftlichen Lage, sowas. Gut. Wirtschaftliche Lage, was konkret? Wollen wir damit anfangen? Nö, später. Wir gehen ein bisschen leichter, weil die Leute werden wahrscheinlich, die wollen vielleicht jetzt gerade... Tomatisch. Die sind in der Verdauungsphase vielleicht noch und wollen vielleicht erst ein bisschen verdauen, ich weiß nicht. Vielleicht beginnen wir mit leichtem Stoff. Die wirtschaftliche Lage, die ist ja leider nicht sehr berauschend. Das heißt, wir könnten damit ein bisschen später so vor den Nachrichten beginnen. Ich habe hier noch interessante Sachen, die alle im Februar stattfinden, aus dem Brockhaus-Geschichtskalender. Am einem 23. Februar 1719 entsteht das Fürstentum Liechtenstein. Oh, jetzt sind wir doch wieder bei der wirtschaftlichen Lage gelandet. 23 F, ja. Ja, und hier haben wir ein schönes Foto vom Schloss Vaduz in Liechtenstein am Staatsfeiertag 2004. Das ist wirklich eine interessante Sache, das Steuerparadies. Das Fürstentum Liechtenstein ist ein souveräner Zwergstaat, so viel ist bekannt. Und man weiß auch, da verstecken die Reichen ihr Geld vor der Steuer, vor dem Fiskus. Zwischen Österreich und der Schweiz liegt es in den nördlichen Alpen am Ostufer des Rheins. Als Steueroase zieht das Fürstentum Kapital aus der ganzen Welt an, dem es den Aufstieg zu einem der wohlhabendsten Länder der Welt verdankt. Sein Name erhielt es vom österreichischen Adelsgeschlecht Liechtenstein, das ursprünglich aus Niederösterreich stammt und neben anderen Gebieten der Habsburger Monarchie 1699 die Herrschaft Schellenberg, 1712 dann auch die Grafschaft Vaduz erwarb. Anton Florian, der fünfte Fürst von Liechtenstein, erwarb sich als Erzieher und Berater des späteren Kaisers Karls VI., der herrschte bzw. lebte zwischen 1685 und 1740, große Verdienste, so heißt es. Als Anerkennung erhob der Kaiser die Grafschaft Vaduz mitsamt der Herrschaft Schellenberg am 23. Februar 1719 zum reichsunmittelbaren Fürstentum im Besitz und unter Namen derer von Liechtenstein. Bis zum Ersten Weltkrieg stark mit Österreich-Ungarn verbunden, orientiert sich das Fürstentum Liechtenstein seither stärker an der Schweiz bzw. an dem Reibach, den die Schweiz mit ihren Banken macht. Sehr klein, es hat nur eine Fläche von 160 Quadratkilometern, dort leben nur 35.000 Einwohner, also ungefähr so viel wie ein Stadtbezirk hier in Barcelona hat. Hauptstadt ist Vaduz und die Währung ist der Schweizer Franken. Warum existiert so ein Zwergstaat überhaupt, musste man sich fragen. Weil es wahrscheinlich vielen, vielen, vielen höheren Kreisen passt. Sonst würde so ein kleines Gebilde gar keinen Sinn haben, oder Werner? Was denen noch fehlt, ist ein Sitz in der UNO. Haben die keinen? Ne? Ich glaube nicht. Ein gleichberechtigten Sitz, eine Stimme in der UNO. Ja. Oder vielleicht sogar im UN-Sicherheitsrat. Aber die sitzen ja, wie du gesagt hast, unter den Fittichen der Schweiz. Jetzt ist nur das Problem, wenn Gaddafi jetzt aufruft zum Heiligen Krieg gegen die Schweiz. Ja, hat er ja schon so hart. Ist dann Liechtenstein auch betroffen davon? Oder? Ich würde sagen, ja, das ist dann... Das weil sein Sohn, dessen Frau, die wurden ja damals in der Schweiz verhaftet, weil sie von ihren Hausangestellten angezeigt wurden wegen... Ja, die hatten die wohl Misshandlung. Auch, ja. Das scheint wohl... Und das hat dann natürlich zu diesem Konflikt geführt zwischen der Schweiz und Libyen. Ja. Und wenn jetzt die Liechtensteiner da auch noch drunter leiden müssen... Vielleicht sollten sie sich doch ganz abkapseln von der Schweiz. Ich würde sagen, koppelt euch schnell ab, Liechtensteiner, bevor Gaddafi praktisch die Schweiz mit seinem Boykott überzieht und es da abwärts geht. Apropos Gaddafi, das ist ja auch, da könnte man auch eine Sondersendung zu machen, zu diesem operettesken, Duodez- oder Operetten-Diktator. Das Interessante ist, dass sein Sohn, der heißt ja Saif, das Schwert des Islam, das ist ein richtiger Playboy. Also der hat sich auch einen Fußballverein, ich glaube irgendwie Lazio Rom oder irgendeinen römischen Fußballverein hat er sich gekauft. Richtig, ja. Sportautos, Blondinen. Und er war deshalb auch ein enger Freund von dem nun Gott sei Dank verstorbenen Jörg Haider in Österreich. Ne? Die haben dauernd zusammengesteckt. Die haben wahrscheinlich zusammen auch gespielt als Playboys, das heißt ja Spieljungs. Die haben wahrscheinlich Spiele gemacht, zum Beispiel Vergasen. Und wo dann Jörg Haider wieder seine Sportwagenleidenschaft austoben wollte, leicht angesoffen, dann ist er mit 160 gegen Baum gefahren. Also, genau. Gut, das Schwert des Islam, ja. So sieht's aus. Liechtenstein. Was sehr wichtig ist zu wissen, unsere Niemandsland-Freunde wissen das natürlich und Freundinnen, wir befinden uns im WM-Jahr. Es gibt dazu nachher das offizielle WM-Lied der Sportsfreunde Stiller. Das möchte ich euch nicht vorenthalten. Was heißt WM? Weltmeisterschaft. Ah, well. WM. Ja, aber von was? Es gibt doch... WM gibt's nur eine. Es gibt Weltmeisterschaften im Zwergenweitwurf, in allem Möglichen. Und du meinst? Wenn von WM die Rede ist, weiß jeder Eingeweihte, wir sprechen von der Königsdisziplin. Wir sprechen vom König Fußball. Alles andere verblasst daneben. Die kann noch so aufgepeppt sein und noch so hochgejubelt. Alles andere verblasst neben einer Fußball-WM. Das Dorf hat einen fremden Klang. Der Kontinent am äußersten Rand. Der Große lacht genau wie ihr. Ihre Sicht hat sich verkehrt, aber auch den Jüngsten geht es gut. Sie fragen ihr Löcher in den Bauch. Warum gaben sie ihm das Mittel nicht auch? Woher kommt die Überheblichkeit? Wer trifft überleben den Entscheid? Ihr fällt drauf keine Antwort ein. Wird manchmal das Herz zu schwer und wird dir Atem ruhig und leer, dann denkt sie sich zu ihm. Die haben ihre Dosis verteilt, sie hat nur für einen gereicht. Er sagte nur, du bleibst. Jahre stehen zäh im Land. Viele sind wie er gegangen. Sie erzählt ihnen oft von ihm, von seinem unbeschwerten Sinn. Dann ist die Zeit sekundenstill. Wird das Herz dann wieder schwer und spürt der Atem sie nicht mehr, dann kommt sie schnell zu ihm. Und sie fühlt sich als Verräter, besonders die zweimal am Tag. Das Gefühl wird immer härter, trifft sie immer stärker, weil sie sie nehmen darf. Weil sie bleiben darf. Dann wird dir das Herz zu schwer, dann spürt sie ihren Atem nicht mehr und sie will nur noch zu ihm. Und sie sitzt neben ihm wie einst und dann sind sie wieder wie früher vor. Er sagt ja bis gleich. Gaddafi fordert Dschihad gegen die Schweiz. Das hören wir uns aber mal an. Der libysche Revolutionsführer Gaddafi hat Muslime in aller Welt zum Heiligen Krieg gegen die Schweiz aufgerufen. Das Land sei ein Staat der Ungläubigen, in dem Moscheen zerstört würden, erklärte der Staatsführer am Donnerstag in Benghazi. Die Massen der Muslime müssen zu allen Flughäfen in der islamischen Welt strömen und jedes Schweizer Flugzeug an der Landung hindern. Sie müssen zu allen Häfen gehen und jedes Schweizer Schiff am Anlegen hindern. Sie müssen alle Geschäfte und Märkte durchforsten, um den Verkauf irgendeines Schweizer Produkts zu stoppen. Die Schweizer Regierung wollte zu dem Aufruf Gaddafis nicht Stellung beziehen. Warum nicht? Die diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Staaten waren 2008 nach der Festnahme eines Sohns Gaddafis in Genf abgebrochen worden. Er war beschuldigt worden, Hausangestellte misshandelt zu haben. Tja, Werner, er hat also Hausangestellte misshandelt und daraufhin sollen alle sein Schweizer Sohn. Flughafen, ja, sein Sohn, natürlich, sollen alle Schweizer... Er auch, aber das weiß man nicht. Es ist nicht zu fassen, ja. Was soll man machen gegen solche Elemente? Ich meine, unsere sind ja schon schlimm, aber da ist doch noch ein bisschen mehr dahinter als na nur... Na gut, dass die Schweizer Regierung nicht reagiert, finde ich schon richtig. Das ist die richtige Art und Weise, damit umzugehen, das einfach runterzuspielen. Und in ein paar Tagen hat er sich wieder beruhigt und dann hoffen wir, dass es nicht allzu viel Wahnsinnige gibt, die auf ihn hören. Ja, aber da wird es bestimmt ein paar Bekloppte geben, die mit einer selbst mit einem Sprengstoffgürtel oder einer Bombe versuchen, ein Schweizer Flugzeug oder eine Stewardess abzustechen von der Swiss Air. Irgendwie sowas. Glaube ich nicht in diesem Fall. Hoffen wir nicht und lassen wir dieses Element in seinem eigenen Saft schmoren. Möge der Bart des Propheten über seinem Haupte verfaulen. Ich weiß nicht, ob diese Metapher verstanden wird. Ich habe sie selber nicht verstanden, aber klingt doch ganz nach dem Koran. Musik habe ich heute verschiedene Sachen dabei. Einmal eine Gruppe, Denio, die möchte ich euch nicht vorenthalten. Denio, die hat ein Album in den 90er Jahren produziert und auch in den 2000er Jahren. Denio, soweit ich weiß, stammen aus Hamburg und haben auch sehr viel mit Herrn Eisfeld zu tun. Von dem Album Denio 77, das Lied Deutschland. Alicia, ich mein nein, wie jetzt? Alicia, nein. Will lieber reisen und das Wadde sehen, ich schick dir ein Telegramm. Denn dein Arbeitsleben ist mir zu schwer wie in der Bahn. Du wirst weniger Spaß und mehr betrogen, nee, das will ich nicht. Du bist unschillig und nicht mehr genug und jetzt mehr gegen Strich. Deshalb will ich weitergehen, dahin, wo ich mehr sehen kann. Du findest das nicht elegant, groß bin mit dir dann. Was soll ich tun? Ich will kein auf die Rente warten. Ich sag Deutschland, mit der Rede nicht, denn du bist mir zu ekelig. Ja, du gehst mir gegen Strich, mit dir leben will ich nicht. Denn du bist wieder ein Wettergeil, scheiß auf deine Wetterbeit. In Wahrheit hast dein Ehrgeiz, neid verdammt in alle Ewigkeit. Nein, ich will nicht deinen Applaus, ich mach ein Beat und bleib zu Haus. Und wenn das dann keiner kauft, bin ich auch noch scheiße drauf. Geld ist mir egal, du sagst wetten nicht und nicht wenn noch. Auch wenn's dreist klingt vom Mann, der mehr Geld hat als Sam noch. Doch mir ist das halt egal, heute ist Marcel Kapital. Morgen ist vielleicht vorbei, doch Doppel 7 bleibt bezahlt. Heute muss kein Fan Luft sein, der Beat ist fett, das muss sein. Tracks und Tide heißt Hello, Miss Well und Luft ist sein. Lieber reisen, das war der Sinn, ich schick dir ein Telegramm. Denn dein Arbeitsleben ist mir zu schwer wie ein Elefant. Du willst weniger Spaß und mehr betrugen, nee, das will ich nicht. Du bist unschillig und nicht mehr genug und jetzt mehr gegen Strich. Deshalb will ich weitergehen, dahin, wo ich mehr sehen kann. Du findest das nicht elegant, groß bin mit dir an. Was soll ich tun? Ich will kein auf die Rente warten leben. Mit rein aus und 10 Quadratmeter Garten leben. Während du dich vor die Sonne stellst, Job und Geld als Motto hältst, bleib ich zu Hause, mach lieber Beats, chill und werf von Gott in der Welt. Pfeile in meinem Zimmer mit Zeigefinger an neuen Raps, zeig was ich kann und bleib entspannt, auch wenn mich deine Steuer hält. Frag mir nicht, was ich werden muss, nee, kein Platz da an deinen Firmen. Kein roten Teppich von Asbar werde ich je zu dir gehören. Wir sitzen nicht in einem Boot und wenn ich deine Yacht sage, Schachmann mit Mama, kein Flachschiff auf meinem Schachbrett. Meine Waffen bleiben verbal, ich hab ein Mike statt Handgranate. Wenn ich mit zwei Sätzen bei Mike Tessen das Land verrate. Von mir aus leider Abteilung, ich hasse deine Verkleidung. Dein scheiß Kleingeist, deine scheiß Lifestyle-Zeitung. Lieber reisen, das war der Sinn, ich schick dir ein Telegramm. Denn dein Arbeitsleben ist mir zu schwer wie ein Elefant. Du willst weniger Spaß und mehr Betrug. Nee, das will ich nicht. Du bist unschillig und nicht fair genug und nicht mehr gegen Strich. Deshalb will ich weiter gegen einen, wo ich mehr sehen kann. Du findest das nicht elegant. Groß bin mit Bären. Was soll ich tun? Will kein auf die Rente warten. Leben mit rein aus und 10 Quadratmeter Garten jeden. Vielleicht einen kleinen Nachtrag, bevor wir uns den harten Realitäten, Hartz IV und so weiter widmen, zur Berlinale. Da gibt's doch etwas nachzutragen, weil die Woche davor, letzte Woche, gab es noch keine Preise. Diesmal haben wir schon alles hier als Ergebnis vorliegen. Goldener Bär für Ball. Die türkisch-deutsche Koproduktion Ball, das heißt Honig, von Semi Kaplanoglu ist auf der Berlinale als bester Film ausgezeichnet worden. Roman Polanski gewinnt einen silbernen Bären. Die deutschen Filme gehen leer aus. Nach 46 Jahren geht der Goldene Bär aus Berlin erstmals wieder in die Türkei. Regisseur Semi Kaplanoglu erzählt in Honig von einer Kindheit im ländlichen Anatolien. Sein Film zeigt in lyrischen Bildern die Welt eines kleinen Jungen. Eine Kindheit in Bergen und Wäldern, in die langsam harte Realitäten wie der Tod des Vaters einbrechen. Die Auszeichnung von Honig wurde vom Publikum mit begeistertem Applaus belohnt. Ball, wahrscheinlich der beste Film, twittert Filmkritiker Lukas Förster alias Dirty Laundry direkt nach der Bekanntgabe. Ball galt vielen Kritikern als Favorit. Nicht persönlich konnte am Samstagabend, dem 20.02.2010, der in der Schweiz unter Hausarrest stehende Roman Polanski seinen Preis entgegennehmen. Er wurde für seinen US-Polit-Thriller The Ghostwriter, mit einem silbernen Bären für die beste Regie geehrt. Polanski schickte stattdessen eine etwas zynische Botschaft. Wir zitieren. Zitat. Selbst wenn ich gekonnt hätte, wäre ich nicht gekommen, denn als ich das letzte Mal zu einem Festival gekommen bin, um einen Preis entgegenzunehmen, bin ich im Gefängnis gelandet. Zitat Ende. Polanski droht in den USA ein Prozess wegen Vergewaltigung. Derzeit läuft ein Auslieferungsverfahren. Naja, ein Kavaliersdelikt ist das ja nicht gerade, und dass der Mann sich aufregt und dass auch so viele Kollegen in den Schutz nehmen, das finden wir, oder ich zumindest, finde nicht gut, wenn er ein junges Mädchen, ich glaube, er hat eine 13-Jährige vergewaltigt, und das ist kein Spaß. Schnelles Ergebnis. Die mit drei Filmen im Wettbewerb vertretenen Deutschen gingen bei den Hauptpreisen leer aus. Stattdessen lieferte Oskar Röhler mit seiner Kolportage Jud Süß, Film ohne Gewissen, den Aufreger des Festivals. Shahada des Deutsch-Afghanen Burhan Kurbani bekam aber immerhin den Preis der Gilde Deutscher Filmkunsttheater. Die Jury unter der Leitung von Werner Herzog war sich dieses Jahr offenbar besonders einig. Zitat. Es hat viel Freude gemacht, dieses Festival mitzumachen. Die Jury war klasse. Wir haben relativ schnell ein Ergebnis gehabt. Bestimmt schneller als jede andere vor uns. So Herzog unmittelbar vor der Preisvergabe. Die Darstellerpreise gingen an Schauspieler, die Menschen in extremen Situationen porträtieren. Unter den Ausgezeichneten keineswegs der bekannten internationalen Kinogesichter. Keines der bekannten internationalen Kinogesichter. In Kochi Wakamatsus Antikriegsfilm Caterpillar, das heißt Raupe, spielt die Japanerin Shinobu Terajima sehr präsent und expressiv eine junge Ehefrau, die ihren aus dem Zweiten Weltkrieg ohne Arme und Beine zurückkehrenden Mann pflegt. Das fällt ihr nicht leicht, denn ihr Mann hat sie in der Vergangenheit sadistisch gequält. Den Preis für die besten männlichen Darsteller teilen sich die Russen Grigori Dobrigin und Sergei Puskepalis. Sie spielen in Alexei Popogrebskis How I Ended This Summer, das ist nicht gerade russisch, How I Ended This Summer, ich übersetze es mal, wie ich diesen Sommer zu Ende brachte, zwei Männer auf einer einsamen Wetterstation in der Arktis. Naja. Für seine Kameraführung in dem Film erhielt Herr Pavel Kostomarov einen silbernen Bären für eine herausragende künstlerische Leistung. Der Preis für das beste Drehbuch ging an den chinesischen Regisseur Wang Quan'an, der mit seiner Tragikomödie Tuan Yuan, getrennt zusammen, die Berlinale eröffnet hatte. Vielleicht noch ein paar Zahlen zum Schluss. Insgesamt bemängelt wurde von zahlreichen Filmkritikern die eher schwache Auswahl der Wettbewerbsfilme. Das hat die Zuschauer aber offenbar nicht abgehalten. Berlinale-Direktor Dieter Koslik verkündete auf der Gala einen Besucherrekord für die Festspiele. Bereits vor dem Ende der Berlinale am Sonntag, dem 21.02., also vergangenen Sonntag, hätten mehr als 300.000 Besucher die knapp 400 Filme in den verschiedenen Sektionen angeguckt. Ich wollte gerade sagen, in den verschneiten Straßen von Berlin, in den verschiedenen Sektionen. Ich habe gerade einen Artikel von Herrn Markus Bösch verlesen. Die Redaktion hat Herr Christian Walz von der dpa, AFP und der Artikel stammt aus der Homepage der Deutschen Welle. Werner, Entschuldigung, du wolltest einen Kommentar? Nee, zu diesem Jud Süß-Film da, also über die Verstrickung von dem Schauspieler, der den Marian, ne, der den Jud Süß spielt, opportunistisch und nicht. Alle Kritiken, die ich dazu gelesen habe, haben den Film zerrissen. Ja. Also keine einzige positive Kritik habe ich darüber gefunden. Gut, das kann zweierlei bedeuten. Der Film wird als politisch unkorrekt eingestuft und... Nee, also der Tenor war eher so, erstens nichts Neues, zweitens man merkt, sagen die ganze Zeit, wie der Regisseur sich selber darin gefällt, also dass jetzt er es wagt, so ein heißes Eisen anzufassen, dass er so von sich überzeugt ist. Diese Haltung würde man irgendwie merken. Ja. Und dann so Überbetonung von wirklich nebensächlichen Geschichten und also nur Schlechtes habe ich drüber gelesen. Gut, wir können das nur so weitergeben. Wir haben den Film beide nicht gesehen. Das Thema ist schon interessant. Überhaupt, dass deutsche Regisseure sich jetzt an diesen Stoff wagen, ist schon vielleicht schon ein kleiner Erfolg an sich. Wenn der Film dann schwach ist oder nichts Neues bringt, ist natürlich schade. Ne? Das ist eine verpasste Gelegenheit, vielleicht etwas Besseres zu machen. In unserem Musikprogramm vielleicht noch etwas, würde ich sagen, Hip-Hoppiges, und zwar ein Lied über Nazis. Das passt ja, wir hatten Jud Süß, das Lied heißt Nazi Nazi. Achtung, es geht um einen Dialog zwischen jungen Rappern und Nazis. Man muss da gut aufpassen, damit keine falschen Vorstellungen aufkommen. Ebenfalls von Daniel77. Alles Paletti, wenn ja jetzt nicht mehr, jetzt gießt Fäuste statt Spaghetti. Ich mach aus harten Rappern tragische Figuren. Du bist abgefuckt, ich mach dich platt wie arische Frisuren. Denn du bist anders und wie böse Kinder. Ficken Schule schwanger, schlagen Bimbos behindert. Ja, ich und meine Jungs, wir sind ein echtes Team. Mit Stiefeletten zum Kannstein beißen und nennt ja. Wie ein G. Ich stand heute Morgen mit dem falschen Bein auf, hatte schlecht geschissen. Nach dem verkackten Auftritt wollte ich mich nur noch schnell verpissen. Jetzt kommst du und deine Stricher labern mich von der Seite an. Mit mir ist nicht gut Kirschen essen, hast dir gleich eine eingefangen. Ach, ich weiß, dass ihr Nazis hasst, ihr mit euren Adidas. Den komischen Marken, all den Quatsch, der Neuzeit Antifas. Okay, ich mach Torches, doch ihr braucht Popper. Warum? Weil das Kid wie ein Klopfstock aus Boston. Nazi. Nazi, guck mal, zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl. All ihr fremden Penner, Schuld wie Schulden, habt keine Geduld, wird keine multikuldigen Duld. Euch fehlgeschlagenen Ehe-Produkten hat man keine Manieren beigebracht. Ihr habt keinen Job, klar, mit Hakenkreuz wird's dir nicht leicht gemacht. Weshalb sind Ausländer schuld? Ihr habt keine Erklärung, wie die Schlitzaugen für ihre intensive Vermehrung. Ihr seid frustriert, merkt ihr nicht, dass Hass nur alles schlimmer macht? Was hat das Shit gebracht? Ich mein, bis jetzt haben bessere Zeiten eingesetzt, noch habt ihr keinen verletzt. Bitte belasst es dabei, hört auf zu hoffen, dass bald jemand die Verfassung erschreibt. Freunde, ich hasse alles außer Blass. Wir wollten nur unsere Frauen und unser Geld aus der Kasse. Deine Argumentation hat mehr Löcher als ein Harem. Denn was kann ich dafür, wenn Deutschlands Töchter nach mir fragen? Stellung betrifft, muss man dringend was unternehmen. Schätze, du bist noch weniger zu retten als Kapo, der ihn kommt zur Besinnung. Ich für meinen Teil hab niemals in einem Mond gelebt. Langsam wird's unbequem, drum führe ich jetzt ein Telefongespräch. Und dann ruf an, mir egal wen du kennst. Komm eh zu spät, könnt dich am Pissen, wenn du brennst. Für die Ehre der Inzest, ich hau dir dein Kinn weg. Skinhead, Skinhead. Aber wirklich, der ging jetzt, ich mein's auch gut mit euch. Folgen Freunde meinem Anruf. Nehmen sie euer Schicksal in die Hand, werfen vor euch das weiße Handtuch in euren Mördern. Schicken sie ein Turnier, eure Weichteile, noch könnt ihr gehen. Noch liegen sie außerhalb der Reichweite. Ja, ja, ich kenn euch Minderheiten von KZ. Typen wie du werden jeden Tag gehetzt. Bis in die Südstaaten kennt man mich als Prügelknabe. Küchenschabe, frisst das, was ich an Prügel trage. Klingt nicht gut, oder, Werner? Ich glaube, da ist jemand tot. Ich glaube, das ist auch eine Anspielung auf den Mord an einem Neonazi in einer Neuköllner Kneipe in Berlin vor ein paar Jahren. Mord an einem Neonazi? Mord an einem Neonazi. Das gibt es auch. Nicht vergessen. Ja, sowas gibt es natürlich auch. Apropos Neonazis, Westerwelle, ich weiß nicht, wie man den nennen soll, diesen Mann. Rechtsradikal. Rechtsradikal auf alle Fälle. Der hat natürlich mit seinen Bemerkungen, ich weiß nicht, was er sich so vorstellt, dieser Mann, aber der hat natürlich auch sogar unter eigenen Leuten in seinen eigenen Kreisen doch eine Empörung ausgelöst. Wir hören mal kurz rein in die Bundestagsdebatte und ich glaube, die ist von gestern, ja genau. Gestern gab es eine Bundestagsdebatte zu Hartz IV. Da habe ich hier eine kleine Aufzeichnung und danach werden wir mal über das Thema sprechen. Die Hartz-IV-Debatte nach dem jüngsten Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat am Donnerstag eine Fortsetzung im Bundestag gefunden. Auf der Tagesordnung standen Anträge zur Neuberechnung der Hartz-IV-Regelsätze, aber dabei blieb es nicht. Der FDP-Chef und Außenminister Guido Westerwelle, der die Debatte immer wieder mit Interviews und Kommentaren angeheizt hatte, wurde von einigen Abgeordneten heftig kritisiert. So auch von der SPD-Sozialpolitikerin Annette Kramme. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Beiträge von Herrn Westerwelle zeigen, dass wir uns nicht im Zustand spätrömischer Dekadenz befinden, sondern eher im Zeitalter spätmittelalterlicher Hexenjagd. Da werden die Armen gegen die Armen in Stellung gebracht. Da werden Heerscharen von Schmarotzern und Betrügern herbeizitiert, die heuschreckenartig über den Sozialstaat herfallen und ihn kahl fressen. Meine Damen und Herren, Florida-Rolf ist die Ausnahme, nicht die Regel. Auch der Vizefraktionschef der Linken, Klaus Ernst, wollte seinem Unmut Luft machen. Ich sage Ihnen eins, Herr Westerwelle. Vielleicht haben Sie doch in der Schule nicht genau aufgepasst. Aber im alten Rom waren es nicht die Sklaven und auch nicht die Unfreien und auch nicht die Unteren in der Gesellschaft, die diese Dekadenz gelebt haben, sondern es war die politische und wirtschaftliche Führung. Und ich habe den Eindruck, hier ist es wieder so. Der Außenminister mochte diese Angriffe nicht unerwidert lassen. Weit entfernt davon, auf den politischen Gegner zuzugehen, wiederholte der FDP-Chef, was er schon vorher immer wieder betont hatte. Von Folter war die Rede und von Hexenjagd. Ich lese, das sei ein Ausflug in irgendeine rechte Politik. Und ich möchte es einmal Ihnen in aller Offenheit zurückgeben, als ein Liberaler. In aller Offenheit zurückgeben und mit aller Klarheit zurückgeben. Wenn man in Deutschland Leistungsgerechtigkeit als rechtsradikal ansieht, dann zeigt das nur, welches linke Gedankengut man mittlerweile im Kopf hat, meine sehr geehrten Damen und Herren. In der Hartz-IV-Debatte haben sich die Gemüter also noch nicht beruhigt. Die Wortwahl der Redner an diesem Donnerstag hat auch nicht dazu beigetragen, dass das bald der Fall sein könnte. Ja, das waren O-Töne aus dem Bundestag, die Parlamentsdebatte gestern zum Thema Hartz IV und dem angefachten, vielleicht sogar sehr taktisch kalkulierten Hetzreden dieses Menschen. Ich glaube auch sehr kalkuliert. Also ich finde, rechtsradikal ist genau der Begriff, der Herrn Westerwelle trifft, dieses populistische Geschwätz, diese Hetze. Das wurde auch richtig benannt von wem? Von einer SPD-Frau und von einem Grünen, besonders, von einem Linken, von der linken Partei. Kann man natürlich muss man voll einverstanden sein. Und nun gibt es ja sogar Leute aus der FDP selber, die ihn kritisieren. Nur es ist ziemlich klar, dass sie ihm nicht vorwerfen, was er gesagt hat, weil sie denken genau gleich. Sie werfen ihm nur vor, dass er es unklug formuliert hat. Ja, das ist erstaunlich, ne? Dass doch die Klasse, die da regiert, doch sich sehr einig ist und einverstanden ist mit der Sache, in der Sache, nicht in der Form. Zu diesem Mann könnte man eine Menge sagen. Und zwar, wie gesagt, er hat also eine beispiellose verbale Hetze gegen sozial Schwache ausgelöst, die selbst in der eigenen Regierung für Unmut sorgen. Angela Merkel ist überhaupt nicht zufrieden mit diesem Menschen. Und man darf nicht vergessen, er wird von großindustriellen Lobbyisten finanziert, dieser Westerwelle. Der hat sogar Kontakt zu Liechtensteiner Banken, die nachweislich in Geldwaschgeschäfte verwickelt sind. Dieser Mann greift also in rechtspopulistischer Manier pauschal die Arbeitslosenhilfe bzw. Menschen an, die diese Hilfe in Anspruch nehmen müssen, und stellt sie als faul und leistungsunwillig hin. Gerade er, der eigentlich nicht arbeitet, sondern nur im Auftrag der Großindustrie Politik macht. Der FDP-Politiker insinuiert also, wie gesagt, in seiner berühmten Aschermittwochrede, dass Arbeitslose nur anstrengungslosen Wohlstand wollen und das mit der spätrömischen Dekadenz. Ich glaube, da ist ihm irgendwas aus dem schwulen Milieu dazwischen gekommen. Da hat sich irgendwas gekreuzt in seinem Kopf. Das muss irgendwie auch eine Metapher aus dem homosexuellen Milieu sein. Was ich auch interessant finde, ist, dass dieser Mann, der ja eigentlich, sagen wir mal, als Homosexueller auch einer Minderheit angehört, die bis vor kurzem noch angegriffen, diskriminiert wurde, dass dieser Schwule, der ja eigentlich so sensibel und leicht verletzbar ist gegen Diskriminierung, gegen seine eigene Art von Menschentum, die Herabsetzung und Hetze gegen Leute, die sozial unten stehen, praktisch so lustvoll betreibt. Aber das ist ja was ganz anderes. Ja, natürlich, das ist was ganz anderes. Das darf man ja gar nicht vergleichen. Man darf ja nichts vergleichen. Aber wir vergleichen trotzdem, weil politisch korrekt sie sollen, können die anderen sein mit ihren Vergleichen. Wir denken, man muss das vergleichen, man muss sich die Leute angucken und muss gucken, wo kommt der her, was macht der in seiner Freizeit auch, wovon lebt er, von wem bekommt er Geld und für wen arbeitet er. Der lässt also auf schamlose Weise die Sau raus gegen Menschen, die nicht sexuell, aber sozial anders sind als er. und seine Millionärsfreunde aus Großindustrie und Finanzadel. Er lässt also die Sau raus. Hier vom Niemandsland ein dreifaches Pfui auf diesen unappetitlichen Klassenkämpfer von oben. Und nun aber noch das Gute an der Sache, Werner. Weißt du, was gut an der ganzen Sache ist? Okay. Die FDP liegt nach einer jüngsten Meinungsumfrage nur noch bei 8%. Hat also nur noch die Hälfte ihrer Stimmen, die sie bei der letzten Bundestagswahl hatte. Das heißt, wenn an diesem Sonntag gewählt würde, hätten die gerade mal die Hälfte aller Stimmen und eine weitere, ein weiteres Umfrageergebnis. 60% der Befragten äußerten, dass sie mit der Politik der FDP absolut unzufrieden sind. Da werden sie uns schon wieder verblöden in nächster Zeit, dass wir das alles wieder vergessen. Und das kriegen sie schon noch geschafft bis zur nächsten Wahl, ja, dass die Leute das, ist, das wieder vergessen. Ja, dann haben wir noch etwas, wenn wir schon mal beim Parlament sind. Da gab es einen Eklat, und zwar die Linksfraktion. Die ist gestern aus dem Bundestag geflogen. Ich glaube, das hören wir uns mal gerade an. Also ich bitte Sie unverzüglich, die Spruchbänder runterzunehmen. Ich schließe alle Kollegen der Fraktion, die dieser Aufforderung nicht gefolgt sind, hiermit vom weiteren Verlauf der Sitzung aus. Das sagt Robert Lammer. Es geht um Kunduz. Es geht um Kunduz und das Massaker an der Zivilbevölkerung. Die Linksfraktion hatte ein Transparent entfaltet und der Bundestagspräsident Robert Lammer, der schmeißt die also offiziell aus dem Bundestag. Den Saal zu verlassen, weil sie vom weiteren Verlauf dieser Sitzung ausgeschlossen sind. Der beharrt also, der Mann. Und die Linksfraktion, das ist doch eine ganz große Mannschaft, das sind über, glaube ich, über 50 Leute. Die bleiben erst mal sitzen. Nee, die stehen jetzt langsam auf, erheben sich und gehen auch raus. Das ist also der Eklat im Bundestag von gestern. Danke nochmal an Spiegel Online für die Informationen. Wir sind im WM-Jahr 2010 und jetzt endlich, vorhin angekündigt, jetzt endlich eingelöst, das WM-Lied der Sportsfreunde Stiller. Der erste, der folgendes Lied erkennt, der darf klatschen. Ihr könnt es doch noch gar nicht wissen. Zum Spiel. Die haben schon eine Ahnung. Meinst du? Ja. Okay. Also. Wir haben nicht die höchste Spielkultur, sind nicht gerade filigran. Doch wir haben Träume und Visionen und in der Hinterhand einen Masterplan. Für unseren langen Weg aus der Krise und aus der Depression lautet die Devise: Nichts wie rauf auf den Fußballthron. 1 und 2 und 3 und 4 und 50, 74, 90, 2010. Ja, so stimmen wir alle ein. Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein werden wir Weltmeister sein. Die ganze Welt greift nach dem goldenen Pokal. Am Kap der guten Hoffnung versuchen wir's doch mal. Wir zu Gast in Südafrika, will unser Traum dann endlich wahr. 1 und 2 und 3 und 4 und 50, 74, 90, 2010. Ja, so stimmen wir alle ein. Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein werden wir Weltmeister sein. Beim ersten Mal war's ein Wunder, beim zweiten Mal war's Glück. Jawohl. Beim dritten Mal der verdiente Lohn und das nächste Mal wird's eine Sensation. Schalala. Mit dem Herz in der Hand und der der Leidenschaft im Bein werden wir Weltmeister sein. Der Mann an der Drehorgel, Rootboy Rudi Woodson, Rudi Delmo. Sportfreunde Stiller von ihrem Live-Album Live in New York, Werner. Ja, kanntest du das Lied? Also wenn es nach mir geht, ich bin dafür, dass sowohl die deutsche wie auch die spanische Nationalmannschaft sofort rausfliegen, alle Spiele verlieren von Anfang an. Das wäre für mich die schönste Lösung, weil... Warum? Ja, weil ich das einfach hasse, diesen Scheiße da mit Nationaltrikot, mit Nationalfähnchen, mit Nationalhymnen. Und im Fall von Spanien kommt dann noch ein anderer Grund dazu. Je weniger die spanische Nationalmannschaft spielt, umso weniger sind die Möglichkeiten, dass sich Spieler von Barca verletzen. Ne? Also das muss man du auch weißt mitdenken. Aber, dass das diskriminierend ist, was du da sagst. Du diskriminierst ja praktisch Deutsche und Spanier und die anderen mit ihrem Nationalismus, die sollen das machen, oder was? Und das ist dann deren Problem, aber nicht meins. Die Joanna ist ein nettes Mädel, wir alle haben sie recht gern. Für schönen Mammon gibt sie uns das Zeug, von dem wir alle so beieinander werden. Neulich wollte jemand sie verhaften, zur Hilfe stand ich schon bereit. Ich hab den Bullen nur einmal angerülpst und da war er auf der Stelle breit. Da hakt leider unser Dope-Player hier. Give me dope, Johanna. J-B-O. Freitag, 26. Februar 2010. Die vermischten Katastrophen und Meldungen. Planet Erde. 16% der Weltbevölkerung, das sind 700 Millionen Menschen, würden in ein anderes Land auswandern, wenn sie Gelegenheit dazu hätten. 700 Millionen Menschen, das sind mehr als die gesamte Bevölkerung Lateinamerikas. Dies ist das Resultat einer lang angelegten Umfrage, die das Meinungsforschungsinstitut Gallup zwischen 2007 und 2009 in 135 Ländern durchgeführt hat. Neben vielen Aspekten und Dimensionen, die die Gallup-Studie unter anderem ausweist, erscheint eine Tatsache besorgniserregend und neu vielleicht. Immer mehr Menschen, die auswandern wollen, geben an, dies aus Angst um Leib und Leben zu tun. Raub, Entführung, Vergewaltigung und Mord gehören für eine wachsende Zahl von Menschen in vielen Ländern der Welt zur Alltagsrealität und Alltagserfahrung. Mexiko. Die Nationale Kommission für Menschenrechte Mexikos gab bekannt, dass allein zwischen September 2008 und Februar 2009 circa 10.000 Immigrantinnen und Immigranten entführt wurden, als sie versuchten, mexikanisches Territorium zu durchqueren, um in die USA zu gelangen. Dabei wurden die Verschleppten mit extremer Grausamkeit misshandelt. Folter, Vergewaltigung und in vielen Fällen auch Mord sind die Regel und nicht die Ausnahme. Gleichzeitig geschah am Mittwoch dieser Woche im mexikanischen Bundesstaat Oaxaca im Süden des Landes ein neues Massaker an Dorfbewohnern, Frauen und Kindern. Die Mörder fuhren in einem Konvoi aus 7 Luxus-Hummerwagen zum Tatort. Verkehrte Welt. Während die Mörder unbehelligt entkamen, ordnete die Regierung eine Untersuchung der Vermögensverhältnisse der Opfer an. Verkehrte Welt 2. Italiens Präsident, der greise Milliardär Berlusconi, greift Richter und Polizei seines Landes an. Er lebe in einem Polizeistaat, so Berlusconi, nachdem die Staatsanwaltschaft seinen Bruder als Mafia-Mitglied entlarvt hatte. Verkehrte Welt Nummer 3. Das US-Justizministerium kam zum Thema Folterbefehle der früheren Bush-Regierung zu folgendem Ergebnis. Da diejenigen, welche Bushs Folterbefehle ausgeführt haben, nicht bestraft wurden, könne man juristisch auch diejenigen, die als Juristen die Foltergesetze ausgearbeitet haben, nicht bestrafen. Wegen Gleichbehandlung vor dem Gesetz. Dick Cheney, Donald Rumsfeld und die vielen Unterlinge und Schreibtischtäter werden mit aller Wahrscheinlichkeit niemals wegen Kriegsverbrechen und Folterbefehl gerichtlich belangt werden. US-Präsident Obama hat das bereits mehrmals klar zum Ausdruck gebracht. Verkehrte Welt. Den Haag. Hollands Mitte-Links-Regierung stürzte am vergangenen Wochenende in eine tiefe Krise, nachdem die Sozialdemokraten sich gegen eine Verlängerung der holländischen Beteiligung am Afghanistan-Krieg über 2011 hinaus ausgesprochen haben. Neuwahlen sind für den 9. Juni vorgesehen. Berlin. Wie vorhin berichtet, mit großer Mehrheit hat leider der Bundestag beschlossen, mehr Bundeswehrtruppen nach Afghanistan zu schicken. Das deutsche Kontingent wird damit von bislang 4.500 auf insgesamt 850 Soldaten erhöht. Gleichzeitig gab es einen Eklat, wie gerade gehört, auch in dem kleinen Video. Parlamentspräsident Lammert hat mehrere Mitglieder der Linken des Plenums verwiesen. Die Fraktion verließ geschlossen den Saal. Die Abgeordneten hatten mit Plakaten gegen die Afghanistan-Mission der Bundeswehr protestiert. Darauf standen die Namen der Opfer des Luftangriffs bei Kunduz. Das konnten die Herrschaften natürlich nicht ertragen. Die Namen der Opfer, denen sie die Luftwaffe auf den Hals schicken, die aus der Luft bombardiert werden, die Dörfer, die Dörfler in ihren Dörfern, die Namen, das war zu viel für den Bundestag. Die Ankläger mussten raus. Verkehrte Welt. Lissabon. Tod und Zerstörung brachten die Unwetter und Überschwemmungen vom vergangenen Wochenende über die portugiesische Ferieninsel Madeira. 42 Tote, viele Verletzte und Millionen Schäden. Barcelona. 50.000 Arbeiterinnen und Arbeiter demonstrierten am Dienstag dieser Woche in der Ciudad Condal hier in Barcelona gegen den umstrittenen Beschluss der sozialistischen Regierung, das Rentenalter um 2 Jahre zu erhöhen, von 65 auf 67 Jahren. Länger arbeiten für Wall Street? Nein, danke. Auch in anderen spanischen Städten wurde demonstriert. 60.000 gingen in Madrid auf die Straße, 30.000 in Valencia. Aufgerufen hatten zu den Protestaktionen und Protestmärschen die Gewerkschaftsverbände UGT und CCOO, Comisiones Obreras. Ja, zu diesem Streik da wegen der Rausschiebung des Rentenalters auf 67 hier in Spanien. Also die Demonstration, ich fand die, wie soll ich sagen... Warst du da? Ja. Also hier in Barcelona. Aber insgesamt, weiß ich, waren vielleicht 30.000 Leute. Aber die Stimmung und so war alles sehr lasch. Also ich hatte so den Eindruck, das ist so eine Pflichtübung, die man da runterspielen muss und dann geht man wieder zur Tagesordnung übrig. Das war mein Eindruck. Ja, ich habe die offiziellen Zahlen, die von der Gewerkschaft selber herausgegeben wurden, verlesen. Die sagten, die sprachen hier in Barcelona, wie gesagt, von 50.000 Demonstrantinnen und Demonstranten. Die Guardia Urbana dann immer 8.000 oder sowas, das kennen wir ja schon. Ja, gut. Die nächste Meldung, die stammt wieder aus dem Themenbereich Verkehrte Welt. Das ist, glaube ich, jetzt Nummer 4. Banken und Spekulationsfonds aus den USA spekulieren gegen den Euro und die Staatsverschuldungen Griechenlands und Spaniens und bringen damit die Regierungen und Währungsbehörden in Schwierigkeiten. Ausgerechnet also die vor kurzem noch als kriminell erkannten Praktiken des parasitären Finanzkapitals bringen nun ihre Retter, die Staatskassen, in Not. Verkehrte Welt. Verkehrte Welt Nummer 4, Madrid. Der Richter, der die Verbrechen der Franco-Diktatur untersuchen wollte, hat ein Verfahren am Hals, eingeleitet von der rechtsradikalen Falange Española. Grund: illegale Untersuchung der Verbrechen der Franco-Diktatur. Wir erinnern, nach dem Militärputsch der spanischen Faschisten 1936 und nach dreijährigem blutigen Bürgerkrieg verschwanden in den Nachkriegsjahren weit über 100.000 Menschen in Spanien. Das ist nach Nazi-Deutschland praktisch der Rekord eines Genozids. Richter Garzón hat seit Anfang dieser Woche nun ein weiteres Anklageverfahren am Hals. Er habe eine illegale Abhöraktion gegen einen korrupten PP-Politiker, rechte Volkspartei, angeordnet. Es geht um den berüchtigten Fall Gürtel. Dem Mann ist nachgewiesen worden, dass er bestochen wurde. Aber angeklagt ist jetzt auch der Richter, der die Untersuchung anordnete. Verkehrte Welt. Verkehrte Welt 5. Die katholischen Bischöfe Spaniens haben am gestrigen Donnerstag dazu aufgerufen, gegen das vom Parlament verabschiedete Abtreibungsgesetz zu protestieren und zu demonstrieren. Ja, die katholische Hierarchie tut alles, um das ungeborene Leben zu schützen. Ist man aber einmal geboren, dann ist man schon angeschmiert. Einmal geboren, protestiert die Kirche nie wieder. Kinderarmut, Kindesmisshandlung, Kindesmissbrauch, unter anderem auch durch katholische Priester, kein Grund zu Protesten oder gar Demos durch die katholische Kirche. Verkehrte Welt. Einmal geboren, für immer angeschissen vom Katholiken. Verkehrte Welt 6. Präsident Obama hat es nicht geschafft, seine Reform des Gesundheitswesens in den USA durch die politischen Gremien zu bringen. Offensichtlich ist es unmöglich, in den USA für über 30 Millionen Menschen eine gesetzliche Krankenversicherung zu organisieren. Wenn man dagegen bemerkt, mit welcher Leichtigkeit und Geschwindigkeit jeder US-Präsident Milliarden für einen Krieg oder eine kriegerische Aktion oder einen kriegerischen Angriff zu organisieren imstande ist, kann man nur entsetzt ausrufen: Verkehrte Welt. In Griechenland, da ist ein Generalstreik ausgerufen gestern. Werner, was gibt's da zu berichten? Ja, also da, Griechenland ist vielleicht da, wo sich am meisten getan hat in dieser verkehrten Welt. Das war jetzt schon der zweite Generalstreik in Griechenland. Und ich finde so ein bisschen, wenn wir wissen wollen, was unsere nächste Zukunft ist, dann sollten wir ruhig nach Griechenland schauen. Ja? Also hier in Spanien meinst du, weil Spanien ja in einer ähnlichen Position ist. Ja, gut, das ist eine Frage der Zeit und danach dann Deutschland. Aber im Prinzip sind alle in der gleichen Situation. Also ich hoffe natürlich, dass es hier dann auch nicht mehr allzu lange dauert, bis es einen Generalstreik gibt. Also jedenfalls, der in Griechenland war ein Erfolg. Also ungefähr 80% haben den Streik befolgt. Und praktisch überall in allen Banken, Schulen, Unis, Verwaltung, Zeitung, Radio, Fernsehen, keine Programme, öffentliche Transportmittel, keine Ferries zwischen den Inseln, der ganze Luftraum über Griechenland war tot, weil es keine Flugzeuge gab, weder ins In- noch ins Ausland. Und Geschäfte, Supermärkte und so teilweise, ja, nicht hundertprozentig. Und die einzige Institution, die Streikbrecher gemacht hat, war die Börse. Ja? Also die Börse hat voll funktioniert. Die haben nicht teilgenommen. Das ist nicht zu fassen. Die Demonstration selber in Athen, 30.000 Teilnehmer. Und heute, glaube ich, oder gestern, der Premierminister Papandreou hält da eine Rede. Ach, übrigens, der Streik ist zeitlich zusammengefallen mit einem Besuch von Vertretern der Europäischen Union, Europäischen Kommission und vom Internationalen Währungsfonds, am gleichen Tag der Generalstreik. Und dann jetzt danach, Papandreou hält eine Rede ans Volk und spricht von einem unkalkulierbaren Schaden, der vorliegt, also wegen der Verschuldung, sagt nicht nur ökonomisch und finanziell, sondern der ganze Staat steht praktisch selbst in Frage. Wir müssen an das Überleben denken. Ja. Brutale Änderungen, sagt er, stehen uns bevor, ein brutaler Wechsel. Die angesammelten Privilegien müssen reduziert werden, nur wenn wir Privilegien hören, denken wir an ihn und die Politikerklasse und die Reichen und die Unternehmer, deren Privilegien reduziert werden sollen. Aber davon ist natürlich keine Rede, sondern die Sachen, die hier reduziert werden sollen, sind ganz andere. Ne? Soziale Leistungen und kennen wir ja. Ne? Natürlich. Lohnkürzungen, Löhne einfrieren, ja, das klassische Kündigungsschutz aufheben. Der Rechten, der Rechten, der Neoliberalen, eben von unten absaugen, was geht. Ne? Ja, ja, und jetzt was Spanien anbelangt, die große Idee jetzt der sozialistischen Regierung, der große Pakt gegen die Krise soll jetzt geschaffen werden. Dazu wurden gestern alle Parteien eingeladen, ne? Und am Montag, die wurden dann alle angehört, was sie zu sagen haben, am Montag will die Regierung dann konkrete Ideen präsentieren und der ganze Prozess soll in spätestens 2 Monaten abgeschlossen sein. Und dann kommt eben genau das, ja, wenn wir uns erinnern, ne, wo die Krise anfing, alle haben sie rumgetönt, ne, Sozialdemokraten, sogar viele Rechte, Sarkozy und alle. Wir brauchen eine grundlegende, radikale Reform des Kapitalismus, ne, eine Refundation. Wir müssen die Märkte regulieren. Wir müssen schärfere Kontrollmechanismen einführen, die Spekulation bekämpfen, Steuerparadiese eliminieren, zurück zur Ethik und zur Moral. Ne? So hat man damals rumgekürt, getönt und in was hat sich das jetzt übersetzt? In das, ne? Renteneintrittsalter rausschieben, Löhne einfrieren, klassische neoliberale Politik, Abfindung reduzieren. Ja. Kürzere Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Ne? In klassischen Sozialabbau. Das ist übrig geblieben. Sozialabbau. Ja. Und was ich jetzt noch interessant finde, also ich habe auch den Eindruck, diese Geschichte da mit den Protesten jetzt der Gewerkschaften, ne? Der Eindruck ist der, die Regierung sagt zu den Gewerkschaften, also wir verstehen, ihr müsst euch rühren, die Stimmung in der Bevölkerung ist nicht gut, demonstriert mal schön, ja, und dann geht's wieder weiter, ne? Und was jetzt seit gestern oder vorgestern angefangen hat, ist eine richtige Kampagne, eine ideologische Kampagne mit dem Titel hier in Spanien Esto solo lo arreglaremos entre todos. Wie könnte man das auf Deutsch übersetzen? Das werden wir mit Hilfe aller Kräfte regeln. Ja, ja. So ungefähr. Ja, oder das packen wir alle gemeinsam an. Müssen wir gemeinsam anpacken, ne, dann schaffen wir es, dann kriegen wir es hin. Und es handelt sich hier um eine Initiative des Consejo Superior de Cámaras de Comercio, also so eine Oberorganisation von den Handelskammern und 18 große Unternehmen. Die finanzieren diese ganze Kampagne und haben im Moment dafür 4 Millionen Euro zur Verfügung. Und das Ziel dieser Kampagne soll sein, in der Bevölkerung Vertrauen schaffen. Dass die Bevölkerung wieder Vertrauen zu sich selber gewinnt. Eine positive, optimistische Grundhaltung soll sich in der Bevölkerung ausbreiten. Das ist, und dann wird es eine Unmenge Videos, TV-Spots, Anzeigen in der Zeitung geben. Also eine richtige Gehirnwäsche mit der Botschaft, wir sitzen alle in einem Boot, frage dich, was du für dein Land tun kannst, denk positiv, wir müssen alle zusammenstehen, ne? Es fehlt nur noch zu sagen, Gemeinnutz geht vor Eigennutz, ne? Das haben wir in 30er Jahren schon mal gehört. Also wieder mehr konsumieren, so in diese Richtung. Wir haben doch da vorher so einen Kommentar gefunden, womit man diese ganze Kampagne da ganz schön kommentieren könnte. Abschließend, sagen wir mal. Also bei dieser Kampagne werden dann präsentiert unbekannte Leute, Bürger wie du und ich und dann auch bekannte, berühmte Leute wie zum Beispiel Ferran Adrià oder Javier Mariscal oder Pau Gasol. Also dass sich solche Leute da, wie soll ich sagen, sich hergeben zu so einer Scheiße. Ein guter Koch, der blickt vielleicht sonst nicht so richtig durch und unterschreibt da, ja, oder ein Sportler. Aber was mich wirklich überrascht hat, dass auch da Leute zum Beispiel wie der Buenafuente, El Follonero, und sogar Juan José Millas haben sich dafür hergegeben und stützen diese. Buenafuente ist ein Clown, der gehört zum System, das ist Berlusconi. Ja, das hat mich doch überrascht, dass so intelligente Leute eigentlich. Ja, aber die gehören dazu. Dieser Millas, stell dir vor, der Millas ja, von El País. Ja, also ich bewundere den, ist ein sehr guter Kommentator. Und unterschreibt sowas. Ja, ja, die machen das schon, da kann man nichts machen. Kannst du den Kommentar mal einblenden? Oder? Welchen Kommentar? Den. Kultura.com. Das war unser Kommentar zum Thema Spaniens Regierung. Jetzt heißt es, alle gemeinsam in die Hände spucken. Was sehr interessant ist, dass, Achtung, meine Damen und Herren, vielleicht ist es nicht angekommen und das ist nicht bekannt, aber Luis Rodríguez Zapatero, die Regierung des spanischen sozialistischen Arbeiterparteiführers, der eine immense Staatsverschuldung auf dem Hals hat und die Krise, hat Steuervergünstigungen für die Reichen beschlossen und für die Unternehmen. Achtung, Reiche und Unternehmen bekommen Geld vom Staat, während eben die anderen mehr und länger arbeiten müssen und mit Lohneinbußen sich zufrieden geben sollen. Das Geld sind Maschinen, wir sehen schlecht, weiß wie Öl. Von einem politischen Generalstreik, wie ihn die beiden baskischen Mehrheitsgewerkschaften ELA und LAB bereits im Mai 2009 gegen den Boykott von UGT und CCO im Baskenland durchzogen, wollen die spanischen Arbeitervertreter im Moment nichts hören. Es gibt Druck, seitens bestimmter Kreise der spanischen Gesellschaft einen Generalstreik auszurufen, bekannte der Generalsekretär der CCO, Ignacio Fernández Tocho, am Freitag gegenüber der Agentur Europa Press. Weiter führt er aber aus, dass ein solcher Ausstand nicht zum Szenario der Gewerkschaft gehört. Ich weiß nicht warum, aber seit wann gehört ein Generalstreik nicht zum Szenario der Gewerkschaft? Komisch. Tochos begründet das mit der Feststellung, dass, Zitat, es bei einem Generalstreik keine Arbeit gibt und diese nur durch wirtschaftliche Betätigung entsteht. Vor diesem Hintergrund darf man gespannt sein, wie die Aktionswoche besonders in Bilbao abläuft. Am 9. Februar waren UGT und CCO, dem Unternehmerverband, mit ihren Lohnforderungen sehr weit entgegengekommen. In den nächsten 3 Jahren sollen demnach die Gehälter stufenweise zwischen 1 und 2,5% ansteigen, das heißt reale Lohneinbußen, wenn es denn die wirtschaftliche Lage der Unternehmen erlaubt. Was jetzt noch ein sehr großes Problem ist, die Krise wird natürlich ausgenutzt. Spaniens Arbeitgeber, in Anführungsstrichen, immer nutzen die Krise und die Haltung von UGT und CCO, um daraus weiter Kapital zu schlagen. Im Baskenland stellen sie den Branchentarifvertrag in Frage und optieren für, Achtung, ein schreckliches Wort, wieder ein unmenschlicher Anglizismus, Flexi-Security. Das heißt nichts anderes als Zeitarbeitsverträge bei schlechteren Bedingungen als im Tarifvertrag vereinbart. Achtung, das nennen die Flexi-Security, das soll sexy klingen, ist aber eigentlich eine Frechheit, es ist eigentlich eine kriminelle Handlungsweise. Das heißt, was in einem Tarifvertrag vereinbart ist, ist Vertragsrecht. Die nennen das Flexi-Security und brechen das von ihnen selbst vereinbarte Vertragsrecht. Das ist legal in Spanien. ELA und LAB werden am 2. März mit einer Großdemonstration in Gasteiz, Vitoria, und am 8. März, dem Internationalen Frauentag, in den vier südbaskischen Provinzhauptstädten für ihren 10-Punkte-Plan gegen die Krise und für den sozialen und politischen Wechsel im Baskenland werben. Ja, was du gesagt hast, dieser Pakt, den die Comisiones Obreras und UGT mit den Arbeitgebern abgeschlossen haben, diese Mini-Lohnerhöhung sich festgelegt für die nächsten 3 Jahre. Also das ist sich selbst aufgeben. Ne? Ja, Arbeiterverräter, hier passt es einfach, das Wort. Ja. Das ist praktisch etwas, was auch gelbe Gewerkschaften eigentlich machen würden. Das würde also, das ist eigentlich typisch für eine gelbe Gewerkschaft und nicht für eine freie oder unabhängige Gewerkschaft. Also, dass die überhaupt, die beiden großen Gewerkschaften hier, bereit sind, sich mit diesem Menschen an einen Tisch zu setzen, dem Vorsitzenden da der Arbeitgeberverbände, dieser Gerardo Díaz Ferran. Ah, dieser Kriminelle. Ja, genau. Ne? Also wenn der du doch noch eine gewisse Selbstachtung hast als Gewerkschafter, ja, dann sagst du, nein, mit solchen Leuten setze ich mich nicht an den Tisch. Dann soll der Arbeitgeberverband eine integre Person schicken. Aber erstens setzt es sich mit dem zusammen, dann kommen solche Ergebnisse raus. Also ich sehe keinen Unterschied eigentlich zwischen der Politik dieser beiden Gewerkschaften oder, sagen wir, auch der sogenannten sozialistischen Regierung hier. Also die haben keinerlei Interesse, die Ursachen für die sogenannte Krise zu finden und für Zukunft zu vermeiden, sondern einfach, sie wollen den Kapitalismus retten, wieder stabilisieren, damit es weitergeht wie immer. Ja, so sieht's aus, meine Damen und Herren. Sie hören Niemandsland auf 91.4 FM, Contrabanda, hier in Barcelona. Wir sind auch im Internet zu hören unter www.niemandsland.contrabanda.org. Bin ich der Schutzgeist der Scheiße?

Das ungeheure Zifferblatt der Uhr auf dem neuen Turm Babel badet im grellen Kreuzfeuer der Scheinwerfer. Atmende Blitze. Atmendes Leuchten. Hinter den tobenden Sekundenblitzen war ein weiter, kahler Raum. Mit Schalttafeln überall. In der Mitte ein Tisch. Auf dem nüchternen Stuhl davor der Herr über Metropolis. Die Hirnschale des neuen Turms ist mit Zahlen bevölkert. Sie tropften aus einer unsichtbaren Quelle durch die gekühlte Luft des großen Raums, wurden gegenständlich unter den Bleifedern seiner Sekretäre. 8 junge Menschen, die sich wie Brüder glichen. Keiner hob den Kopf, als Frieda eintrat, auch sein Vater nicht. Die Lampe unter dem 3. Lautsprecher glüht weißrot. New York sprach. Irrtum. Rückfrage. Der erste Sekretär schrak zusammen. Ein knapper Bleistiftstrich fuhr durch einen Namen. Zahlen tropfen durch den Raum. Der erste Sekretär entfernt sich. Der erste Sekretär geht auf Frieda zu, an ihm vorüber. So oft er diesen Raum betrat, war Frieda wieder ein Knabe von 10 Jahren. Lichtkaskaden schäumen gegen die Scheiben. London spricht. Der Sohn des großen Herrn von Metropolis begriff. Solange die Zahlen aus dem Unsichtbaren tropften, so lange würde er auf den dunklen Schädel seines Vaters sehen. Das war ein Auszug aus dem Hörspiel Metropolis nach dem wunderbaren Filmklassiker von Fritz Lang. Michael Farin, Kalle Lahr, Zeit Blom und der von Harbo haben daran mitgewirkt. Metropolis, ein Hörspiel, das internationale Preise eingeheimst hatte und wirklich doch auf sehr anschauliche Art, dass diesen Filmklassiker, sagen wir mal, als Hörspiel auch nahe bringt. Werner, wie findest du eigentlich Metropolis? Hast du den Film gesehen? Sicher, ne? Ja, aber das ist schon so lange her, also das ist schon fast gar nicht mehr wahr. Was ich bewundere an diesem Film ist einfach diese kühne, sagen wir mal, diese Zukunftsgewandtheit in diesem Film, die Effekte, die da benutzt wurden, die könnte man heute, für die damalige Zeit war das, was heute vielleicht Avatar oder diese Superproduktionen sind. Und der lief ja anlässlich der Berlinale. Es gab ja diese öffentliche Aufführung anlässlich 60 Jahre Berlinale. Und da wurde dieser Film bei klirrender Kälte draußen gezeigt. Am Brandenburger Tor, ja. Und das war natürlich eine Sensation. Die Leute haben es sich ist da eine Sensation in Schwarz-Weiß. Der Science-Fiction-Klassiker Metropolis aus den 20er Jahren ist nun erstmals wieder in der Originalfassung zu sehen. Jahrzehntelang existierte nur eine stark gekürzte Version des Stummfilmmeisterwerks von Fritz Lang. Das bildstarke Revolutionsdrama um die düstere Zukunftsstadt Metropolis hatte bei seiner Premiere im Jahr 1927 weder Kritiker noch Publikum überzeugt. Verkitscht urteilte damals die Berliner Presse. Die UFA stutzte das Werk daraufhin und brachte schließlich eine Kurzversion in die Kinos. Doch auch die sollte erst Jahre später zur Filmlegende reifen. Lange galten die weggeschnittenen Szenen als verschollen, bis sie 2008 in einem argentinischen Filmmuseum wieder auftauchten. Allerdings in schlechtem Zustand. Durchlöchert, ölverschmiert und verstaubt waren die wiedergefundenen Bänder. Eine Herausforderung für die Restauratoren der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung. Und vor allem ein filmisches Puzzlespiel. Denn die neuen Szenen ließen sich nicht einfach in die Kurzversion einarbeiten. Und so orientierten sich die Restauratoren an der Originalfilmmusik des Komponisten Gottfried Huppertz. Der hatte in der Partitur sogar Szenenbeschreibungen notiert. In Zusammenarbeit mit dem Dirigenten Frank Strobel und dem Rundfunksinfonieorchester Berlin gelang es so, die Metropolis-Originalfassung schließlich wiederherzustellen. Mehr als 80 Jahre nach der Premiere. Das weiß-rote Licht erlosch. Eine Stimme verstummte. Was willst du denn, mein Junge? Die sieben Sekretäre. Das sind Auszüge, Werner, aus dem Hörspiel Metropolis mit Peter Fricke, Jan Neumann, Jule Ronstedt, Joachim Höppner, Helga Roloff und vielen anderen. Die Regie führt Herr Bernhard Jugel. Und wie gesagt, der Stummfilmklassiker, den Luis Buñuel einst als gigantisches Ballett bezeichnete, als modernes Hörstück. Die Produktion wird unter anderem vom Bayerischen Rundfunk mitgeführt. Und Metropolis wurde bei dem New Yorker Festival, dem Hörspielfestival mit dem Silver World Medal und von der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste in Frankfurt als Hörspiel des Jahres 2001 ausgezeichnet. Es lohnt sich, dieses Hörspiel anzuhören. Es ist wirklich, ich würde sagen, kongenial gestaltet. Gibt es das in der Bibliothek im Goethe-Institut? Die haben das im Goethe in der Bibliothek als Hörbuch und es lohnt sich wirklich, sich das anzuhören. Ich möchte vielleicht noch einen kleinen Höhepunkt aus diesem Hörspiel vorführen. Und zwar er ließ die Hand vom Hebel. Es geht darum, dass die Maria endlich zum Leben erwacht, diese Roboterfrau, und die selbst dann eine entscheidende Rolle in diesem Hörspiel spielt. Danke, Vater. Aus rotem Nebel schoben sich Menschen an ihn heran. Er ließ die Hand vom Hebel und sackte zusammen. Arme rissen ihn hoch und führten ihn weg. Wer ruft mich? Wer? Sie hat gerufen, dachte er, halb schlafend. Sie hat gerufen. Wo sind wir? Dachte er. Wohnt denn die Sonne im Nabel der Erde? Ich spüre kalte Steine unter meinen Knien. Ich schlafe also nicht. Ich träume nur. Da hob eine Stimme an. Aus einem Gewirr von Menschenköpfen. Du sprichst. Die Stimme sprach. Du. Doch Frieda hörte die Worte nicht. Was sprichst du? Meine Brüder, wollt ihr wissen, wie der Turmbau zu Babel begann und wie er endete? Ich sehe einen Menschen aus dem Morgenrot der Welt. Auf! Lasset uns einen Turm bauen, Freunde, sagte er. Die warben neue Freunde und das Werk wuchs und sie schickten Boten aus nach allen vier Winden und es kamen Hände, die schafften um Lohn. Doch es kannte keiner von denen, die südwärts bauten, einen von denen, die im Norden gruben. Und das Hirn, das den Bau geträumt, war denen, die ihn bauten, unbekannt. Hirn und Hände waren sich fremd. Einen Mittler nämlich brauchen Hirn und Hände. Einen Mittler. Dieser Mittler ist das Herz. Hab doch Geduld. Er wird kommen. Schon bald. Viele sind unter euch, die schreien, kämpfen, zerstören. Doch glaubt mir, es wird einer kommen, der für euch spricht. Als es still um sie geworden war, seufzte Maria und schlug die Augen auf. Da sah sie einen Menschen, der Blauleinen trug, die schwarze Kappe. Sie bückte sich zu ihm. Er hob den Kopf.

Wunderschöne Version der Jazzkantine des alten Popsongs Sunshine of My Life, Mein Tag, Mein Licht, die Jazzkantine. Werner Herzog ist ein Mensch, der im Ausland mehr wahrgenommen und verehrt wird als in Deutschland. Das ist so. Werner Herzog war Jurymitglied bei der letzten Berlinale und Werner Herzog war natürlich auch, sagen wir mal, der verehrte Gast auf der Berlinale. Ihr glaubt, ihr wisst es besser. Doch ich weiß schon, was ich tu. Weiß ich ganz genau. Ganz genau. Es läuft noch der Werner Herzog-Zyklus in dieser Stadt, hier in Barcelona, seit einigen Wochen schon und noch bis März, bis Ende März, soweit ich das weiß, läuft der Werner Herzog-Zyklus. Und da kann man am heutigen Freitag, dem 26., kann man um 17 Uhr, das ist jetzt schon passiert, aber um 19.30 Uhr, Moment, nein, um 22 Uhr, jetzt habe ich es, um 22 Uhr, wo die grünen Ameisen träumen, donde sueñan las verdes hormigas, 22 horas, Werner Herzog in der Filmoteca hier in Barcelona. Ein Film von Werner Herzog aus dem Jahr 1983-84 hier in der Stadt Filmoteca de la Generalitat. In Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut Werner Herzog-Zyklus in Barcelona. Dann am morgigen Samstag, Sabado 27, Samstag 27. um 17 Uhr, dann noch einmal derselbe Film, wo die grünen Ameisen träumen, in der Filmothek. Um 19 Uhr Fitzcarraldo, ebenfalls ein Film von Werner Herzog. Und um 22 Uhr Nosferatu, Phantom der Nacht von Werner Herzog. Am Sonntag wird um 19.30 Uhr der Nosferatu-Schinken noch einmal wiederholt. Und das heißt, man kann an zwei Tagen immer zeitversetzt verschiedene Filme von Werner Herzog in der Filmothek sehen. Denn dafür ist es viel zu wunderschön. Zum Abschied nehmen. Aber die Nummer heißt doch so. Dann zum Weg. Ich weiß nicht, aber es zerriss mich schwer. Denn keiner kann mir sagen, wie es geschah. Und keiner unserer Leute war noch da. Oh, du lagst ganz gut, das hat man mir gesagt. Warum hab ich dich nie selbst danach gefragt? Oh, du hättest ein Großer werden können. Und irgendwie wollte ich dir das nicht gönnen. Und ich wollte noch Abschied nehmen. Das werde ich mir nie vergehen. Mann, wie konntest du von uns gehen? Jetzt werde ich dich nie mehr sehen. Verzeih mir all die Dinge, die ich sagte. Nur weil mich wieder irgendetwas plagte. Oh, verzeih mir und den Jungs, dass wir nicht da waren. Vergib mir, dass ich nicht mit all dem klar kam. Und ich wollte noch Abschied nehmen. Ja, doch sehr ergreifend, was der Xavier Naidoo da singt. Es ist ein trauriges Lied, es geht um Abschied. Was noch unbedingt erwähnt werden muss, ist Pierrot. Dandys von Bergamo, neue Talente präsentieren am morgigen Samstag, dem 27. Februar, um 20.30 Uhr im Saal 2 des Auditoriums, des Auditori hier in Barcelona, die Arnold Schönberg Oper Pierrot Lunaire, Opus 21. Eine Version von Pierrot Lunaire, die versucht, das Originalwerk zu revidieren, aber auch wieder populär zu machen. Der Text ist vom französischen Poeten Albert Giraud. Wir vermissen dich und ich scheiß aufs große Geld. Wer mehr Informationen möchte zu diesem Werk, unter www.dandysvonbergamo.com. Dandys mit Y von VON Bergamo.com. Stuttgart. Wir waren einmalig. Werner, eine Frage. Interessierst du dich eigentlich für die Olympiade in Vancouver, für Wintersport? Oder ist das für dich auch, ja, wo du willst, dass sie alle verlieren, damit du dich besser fühlen kannst? Ja, also. Sollen die Deutschen da auch alle verlieren? Ist zwar, hat noch irgendwas mit Sport zu tun, teilweise, ja. Wenn man nicht gerade Bob fährt oder solche Geschichten. Aber im Grunde ist es das Gleiche wie mit wieder, wer, welches Land hat die meisten Medaillen und diese lächerliche Konkurrenz zwischen Ländern, das finde ich irgendwie daneben. Also ich habe mir nicht eine einzige Sache angeguckt, da was da angeboten wird aus Vancouver, überhaupt nichts. Also kein Sportfan, keine Sportbegeisterung. Gut, da ist doch einiges los. Das wird hier in Spanien natürlich sehr klein gekocht, weil eben Spanien keine Medaillenhoffnungen hat und keine Athleten am Start hat, die vielleicht eine Medaille gewinnen könnten. Schade eigentlich, sonst hätte man da doch ein bisschen mehr, sonst würde man ein bisschen mehr mitkriegen. Das Thema, ich trenne sehr stark zwischen dem, was du sagst und dem, was mich selber am Sport interessiert. Ich sehe mir auch Fußballspiele an. Du hast selber gerade gesagt, Barca, du bist Barca-Fan. Morgen Abend, das heißt, 22 Uhr. Das heißt, hier stoßen wir auf unsere Widersprüche. Du auch, du hast ja deine eisernen Regeln, die du dann auch sehr gerne brichst, wenn von Barca die Rede ist, und so macht das jeder. Jeder hat seine eisernen Regeln und bricht die, wenn ihn dann irgendwas anderes interessiert. Ich bin eigentlich Sportfan, ich schaue mir sehr gerne Sachen an, auch Wintersport alle 4 Jahre. Das habe ich eigentlich immer gerne getan. Autorennen auch, zum Beispiel. Nee, Autorennen interessiert mich Michael nicht. Michael Schumacher und so. Nee, interessiert mich nicht, hat mich nie interessiert. Aber ich erkenne an, dass das vielleicht doch noch irgendwie im Entfernten etwas mit Sport zu tun haben könnte, so ein Autorennen. Ich erkenne das an, aber mich interessiert es eigentlich nicht. Gut, ich weiß nur, dass die deutschen Frauen sehr stark sind in diesem Winter bei den Olympischen Spielen. Da ist doch einiges im Busch, was eigentlich so als Frauenpower auch genannt und verkauft wird. Sie hatte keinen auf der Rechnung. Mit einem fulminanten Risikolauf schnappte sich Viktoria Rebensburg olympisches Gold im Riesenslalom. Das wird gerade vermeldet. Die 20-Jährige hat es geschafft. Das war die letzte Top-Meldung vom heutigen, sagen wir mal, vom heutigen Sport. Das mit den, die deutschen Frauen sind stark, das habe ich nicht richtig verstanden. Sind nicht alle Frauen stark? Die deutschen Frauen auf der Olympiade haben sehr viel Erfolg, Werner. Das so, ist die Meldung. Beim Skilauf. Was? Wir benutzen dieses lange, lange, lange Outro, um uns zu verabschieden. Tschüss, adeo. Ja, tschüss, bis nächsten Freitag. Bleibt heiter, der Klassenkampf geht weiter. Und im Übrigen bin ich der Meinung, dass der Kapitalismus zerstört werden muss. Werner, wir werden dir hier eine Ecke einrichten, die Zerstörungsecke zum Kapitalismus. Da bekommst du einen Stock und darfst immer auf den kapitalistischen Popanz des Tages schlagen. Gut, meine Damen und Herren, hiermit endet unser heutiges Niemandsland. Ich wünsche Ihnen allen ein wunderschönes Wochenende. Es sieht sonnig aus hier in Barcelona. Wir melden uns nächste Woche live wieder, direkt von hier aus dem Herzen Barcelonas, von der Plaza Real, wie immer zwischen 16 und 18 Uhr. Unsere heutige Niemandsland-Sendung wird morgen zwischen 10 und 12 Uhr wiederholt auf FM 91.4 Contrabanda. Und ab morgen dann auch im Podcast unter www.niemandsland.contrabanda.org. Ich sage tschüss, adeo, adios, agur, halten Sie die Ohren steif. Jo. Was zum Trinken? Es ist jedes Mal, es ist echt. Da können Leute sterben, ich hab's schon gesehen, deswegen. Worum geht es uns denn hier wirklich? Denn es geht nicht um Verkauf und Verrat. Was ihr sagt, irritiert mich. Und ich hab keine Antwort parat. Lass sie leben, wenn sie leben. Oh, lass sie sterben, wenn sie wollen. Solltet keine Netze weben, in denen wir uns verfangen und fallen sollen. Denn wir gehören zusammen wie der Wind und was? Und das Meer. Und wenn wir uns trennen, zieht uns der Morgen. Wie schwer wird es sein, uns zu finden, wenn wir nichts mehr sehen? Und wie sollen wir uns dann verbinden, wenn wir getrennte Wege gehen? Reißt euch zusammen und lasst keinen allein. Jetzt sagen Sie nicht, es ist schon wieder Dienstag. Wie sagt der Volksmund, auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Aber versuchen Sie derzeit mal jemanden zu finden, der freiwillig zugibt, bei der Bundestagswahl FDP gewählt zu haben. Dabei haben die bei der FDP doch alles richtig gemacht. 11 Jahre lang haben sie sich intensiv auf die Regierungsübernahme vorbereitet. Sie haben den Leichtmatrosen Westerwelle zum Kapitän ernannt und der hat prompt bei der Bundestagswahl mit fast 15% das beste FDP-Ergebnis aller Zeiten geholt und seine Partei auf einer Westerwoge der Begeisterung in die Regierung geschwemmt. Aber jetzt, nach gerade mal 100 Tagen berauschtem Surfen auf den Schaumkronen der Macht, stellen die Liberalen verdutzt fest, dass die gigantische Westerwelle am Strand ausgelaufen ist und sie den Sand nicht mehr aus der Badehose kriegen. Es ist halt das Prinzip der Westerwelle. Sie baut sich imposant auf und während noch alle mit offenem Mund zusehen, wie sie in schwindelnde Höhen wächst, erreicht sie ihren Höhepunkt. Dann bricht die Westerwelle, es folgt das tiefe Tal der Tränen und sobald sie ihr Ziel erreicht hat, verläuft sie sich in der Regierungssandbank. 100 Tage nach der Bundestagswahl sind die Umfragewerte der FDP im freien Fall und die Liberalen suchen händeringend nach einem Fallschirm. Ihr Zugpferd entpuppt sich als Maulesel, der verzweifelt jammert, dass die Liberalen doch in der Regierung genau das machen, was sie vor der Wahl versprochen haben. Und das stimmt ja auch. Fast 15% haben vor 100 Tagen die Steuersenkungspartei FDP gewählt. Jetzt hat die FDP wie versprochen die Steuern gesenkt und was ist passiert? Fast die Hälfte der FDP-Wähler hat gemerkt, Scheiße, ich hab gar kein Hotel. Aber den klugen Guido ficht das alles nicht an. Er hat erklärt, wenn ich populär hätte werden wollen, wäre ich Schlagersänger geworden. Was jene bezweifeln, die ihn schon singen gehört haben. Und deshalb fürchte ich, obwohl es von dem Westerwelle zu dem Wendler nur ein kleiner Schritt ist, ich fürchte, wenn Guido Westerwelle wirklich populär werden will, darf er auf keinen Fall mit dem Singen anfangen. Er sollte lieber mit dem Reden aufhören. es gäbe für die Wunden, die die FDP sich derzeit leckt, durchaus ein heilendes Pflaster. Man müsste es nur dauerhaft an der richtigen Stelle platzieren. Wie sagt der Volksmund? Wer den Westerwelle hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen.